Er steht da irgendwie ganz, scheinbar sehr zufrieden davor. Auf mich wirkt er total sympathisch. Also er lächelt irgendwie in Richtung der Kamera. Er hat so seine Hand auf seine Hüfte gestützt. Und ja, scheint irgendwie... Lisbeth beschreibt ein Foto, auf dem der Kaufmann Michael Lask zu sehen ist. Dieser steht voller Stolz vor seinem Geschäft in der Holstenstraße 21 in der Kieler Innenstadt. Grund, stolz zu sein, hat der im Jahr 1836 in der Provinz Westpreußen Geborene auch. 1869 gründete er sein Galanterie-, Luxus- und Kurzwarengeschäft in Kiel. Und das mit vollem Erfolg. Schnell wurde das Geschäft zum Anlaufpunkt für adlige und hochrangige Offiziere der Marine. Der Erfolg von Michael Lask, welcher dem Judentum sehr nahe stand, führte dazu, dass er 1897 offiziell zum Hoflieferanten des Hauses von Prinz Heinrich von Preußen ernannt wurde. Michael Lask ist also vollends in der Kieler Gesellschaft angekommen. Seine Lebensgeschichte ist Teil der neuen Sonderausstellung im Jüdischen Museum in Rendsburg. Mit dem Titel Jüdisch, Preußisch oder was? Geschichten aus Schleswig-Holstein verbindet das Museum die Alltagsgeschichten von jüdischen Menschen, die in Preußen und in Schleswig-Holstein gelebt haben. Die Kieler Studentin Lisbeth absolviert momentan ein Praktikum im Jüdischen Museum in Rendsburg und hat bei dem Aufbau der Ausstellung mitgeholfen. Sie erzählt uns, was es genau mit der Ausstellung auf sich hat. Jüdisch-Preußisch oder was stellt eben Fragen zur Identität von Juden und Jüdinnen zur preußischen Zeit? Wie haben sie sich in die Gesellschaft eingebracht? Wie sind sie untereinander mit sich umgegangen? Was war in bestimmten sozialen Situationen vielleicht relevanter? Sehen wir an unterschiedlichen Stationen, wo es vielleicht um rechtliche Rahmenbedingungen geht, um rechtliche Gleichstellung oder ja, den Erhalt von Rechten, das Erkämpfen von bestimmten Rechten, aber auch andere gesellschaftliche Debatten wie ja, Antisemitismus natürlich, aber auch Thema Bildung ist ganz zentral und wer darf wie Bildung erhalten, ja, wer hat Zugang dazu, genau auch ganz gegenwärtige Fragen, die dann aber im Kontext von der preußischen Zeit und Preußen gestellt werden. Die Ausstellung ist eine Leihgabe aus dem Preußenmuseum aus Minden und der Untertitel der Ausstellung lautet Beziehungen und Verflechtungen im 18. und 19. Jahrhundert. Über spezifische Biografien werden Personen und deren Leben skizziert, vor allem Personen aus Schleswig-Holstein. Da wäre zum Beispiel die Familie Gortatowski, welche in Rendsburg ein bürgerliches Leben geführt hat. Im Museum ist ein Bild der Familie ausgestellt, welches um 1917 aufgenommen wurde. Und zu sehen ist dort Johanna Gortatowski, also die Mutter quasi der Familie. Und es ist ihr Salon, sie ist die Gastgeberin. Auf dem Foto sind auch noch vier andere Leute. Einmal einer ihrer Söhne, genau, und dann noch drei Freundinnen. Genau, alle, oder fast alle, haben eine Zigarette in der Hand. Man sieht irgendwie viel so Teeservice, es sind feine Gläser auf dem Tisch, eine kleine Tischdecke und genau, es bildet eben sehr gut ab, wie ein gut bürgerliches Leben zu der Zeit aussah. Geschichten wie diese sind es, die in der Ausstellung mit Hilfe der Bereiche Ankommen, Reden, Verspotten, Hoffen, Kämpfen, Lernen oder auch Beten erzählt werden. Wenn man an das Judentum denkt, kommt man leider nicht ohne das Thema Antisemitismus aus. Auch das spielt eine Rolle in der Ausstellung, soll aber gezielt nicht im Vordergrund stehen. Natürlich ist der Antisemitismus auch immer ein Teil davon in einer antisemitischen Gesellschaft. Aber wir haben eben versucht, ja, aus einer anderen Richtung da quasi ranzugehen und auch eben darzustellen, dass jüdische Geschichte und auch jüdische Gegenwart nicht nur Antisemitismus ist, sondern viele andere Elemente, die es sich lohnt, in einem Museum abzubilden, enthält. Dennoch ist ein sogenannter Antisemitenkrug Teil der Ausstellungsgegenstände. Die preußisch-christliche Gesellschaft war auch von antisemitischen Gedanken geprägt. Auf dem Krug sind kleine Bilder zu sehen, die völkisch-rassistische Stereotype und Vorurteile zeigen. Vertrieben wurde das Trinkgefäß, um dieses Gedankengut unter die Menschen zu bringen und Machtstrukturen zu festigen. Das Museumsteam hat sich auch etwas überlegt, damit die BesucherInnen die vielen historischen Ereignisse und Lebensgeschichten nachhaltig reflektieren können. Eine Mitmachstation wurde im Eingangsbereich zur Sonderausstellung aufgebaut. Dort werden mit Projektoren Fragen an die Wand geworfen, wie beispielsweise antijüdische Klischeevorstellungen, bei mir doch nicht. Die Leute können dann auf diese Fragen antworten oder die weiterentwickeln auf so schwarzen Folien, die auf einen runden Tisch aufgeklebt sind, die so ein bisschen aussehen sollen wie Schiefertafeln. Und da können sie dann eben mit so Kreidestiften draufmalen, draufschreiben und dadurch eben über diese Themen ins Gespräch kommen. Und diese Fragen sollen eigentlich auch nur ein Weg dahin sein zu dieser Auseinandersetzung damit. Also jeweils die persönliche Auseinandersetzung, aber auch Gespräche mit anderen Leuten. Dass das Jüdische Museum gerade in Rendsburg steht, hat ebenfalls eine historische Begründung. Zu einer Zeit, in der es für Jüdinnen und Juden noch nicht gestattet war, sich frei niederzulassen, war Rendsburg, neben Glückstadt, Friedrichstadt und Altona, eine von vier Toleranzstädten in Schleswig-Holstein. Es war demnach ein Ort, in dem es, damals noch vom dänischen König, gestattet wurde, dass Jüdinnen und Juden leben und auch ihre Religion ausüben dürfen. So bildet sich in Rendsburg eine jüdische Gemeinschaft. Das Gebäude, in dem das Museum beherbergt ist, hat aber in sich auch noch eine wichtige Bedeutung. Das Haus, in dem das Museum ist, war eine Synagoge, sehr, sehr lange. Und angegliedert daran war auch eine Talmud-Torah-Schule, also eine Schule für jüdische Kinder, genau, wo sie Religionsunterricht, aber auch andere Fächer gelehrt bekommen haben. Das Haus ist einfach ja an sich ein historischer Ort und an sich vielleicht schon fast ein Museumsobjekt. Die Sonderausstellung Jüdisch-Preußisch oder was? Geschichten aus Schleswig-Holstein ist noch bis Januar 2025 Teil des Jüdischen Museums in Rendsburg. Es ist auf jeden Fall sowie die gesamte Ausstellung einen Besuch wert. Aber bevor ihr diese Reise antretet, könnt ihr auch in Kiel auf die Spuren der preußischen Vergangenheit gehen. So könnt ihr euch beispielsweise den Ort angucken, wo das Geschäft von Michael Lask in der Holstenstraße 21 war.